Funkkolleg Musikgeschichte. 12. Kollegstunde, Händel in London, Autor Dr. Donald Burroughs. Gegen Ende des Jahres 1710 kam ein junger Komponist nach London, Georg Friedrich Händel. Geboren in Halle an der Saale, hatte er eine Ausbildung als Kirchenmusiker in seiner Geburtsstadt erhalten, verfolgte aber dann eine Opernkarriere, zunächst in Hamburg und später in Italien. Als er von dort nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte er sich einen Posten als Kapellmeister am Hof von Hannover gesichert. Nach Anfängen in den 1690er Jahren hatte man dort die Aufführungen italienischer Opern aus finanziellen Gründen eingestellt und hoffte, sie nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges wieder aufnehmen zu können. Vorerst ließ der Hof deshalb dem Kapellmeister die Freiheit, seine Theaterkarriere anderwärts zu verfolgen. Und so kam Händel nach London. Das Musikbeispiel war der Anfang der Ouvertüre aus Rinaldo, Händels erster Londoner Oper, die im Februar 1711 im Königlichen Theater am Haymarket aufgeführt wurde. Sie hatte beachtlichen Erfolg, wurde 15-mal wiederholt und bedeutete den Anfang einer fast 50-jährigen Karriere in London. Mit nur kurzen Unterbrechungen verbrachte Händel dort den Rest seines Lebens. Er suchte schließlich um die britische Staatsangehörigkeit nach, änderte die Form seines Namens und bekleidete Ämter am englischen Hof. Wie war Händels Verhältnis zum kulturellen Leben in London während dieser Zeit? Wie, wenn überhaupt, wurde Händel von der englischen Musiktradition beeinflusst? Und wie beeinflusste er umgekehrt die Musik seiner Wahlheimat? Das Zeitalter Elisabeths I. und ihres Nachfolgers James war nicht nur für die Literatur und das Theater eine Blütezeit, denken wir an Shakespeare, sondern auch für die Musik. Es war die Zeit der Kirchen- und Klaviermusik William Byrds, der Madrigale von Morley, Wilkes und Wilby. Nun ist es bezeichnend für die englische Musikgeschichte, dass diese Musik zum großen Teil auf Modelle zurückgeht, die aus dem kontinentalen Europa stammen und sie verfeinert. Eine rein englische Tradition dagegen kann man eigentlich nur in derjenigen Musik sehen, die von der englischsprachigen Liturgie der anglikanischen Kirche angeregt wurde. Die englischen Musiker blieben auch weiterhin empfänglich für kontinentalen Einfluss. Der neue Rezitativstil der italienischen Oper zum Beispiel fand seinen Weg in die höfischen Intermezzi oder Maskeraden, die sogenannten Masks, und sogar in die geistlichen Konzerte, die die Engländer Anthems nennen. Während des englischen Bürgerkrieges und der Diktatur von Oliver Cromwell in der Mitte des 17. Jahrhunderts nahm die Kirchenmusik ernstlich Schaden. Orgeln wurden zerstört, Chöre wurden aufgelöst und ihre Noten verbrannt. Die Puritaner ordneten die Schließung öffentlicher Theater an. Aber andere Formen der Musik hatten eine Blütezeit. Die Hausmusik wurde gefördert. Ein Zeitgenosse drückte das so aus: Viele zogen es vor, zu Hause zu fiedeln, anstatt auszugehen und einen Schlag auf den Kopf zu bekommen. Dies waren die Jahre, als die Geige, der Gambe, die Vorherrschaft als populärstes Saiteninstrument für Kammermusik streitig machte. Oliver Cromwell selbst war dem weltlichen Musizieren nicht abgeneigt. Er bestand auf einer musikalischen Ausbildung für seine Tochter und veranlasste, dass die Orgel vom Magdalen College in Oxford in ein Zimmer seiner Residenz in Hampton Court Palace gebracht wurde. Die Sammlung von Volkstanzmelodien mit dem Titel The English Dancing Master, der englische Tanzmeister, wurde damals zum ersten Mal veröffentlicht. Und was wohl am überraschendsten ist, die erste ganz gesungene Oper in englischer Sprache, The Siege of Rhodes, die Belagerung von Rhodos, wurde im Jahre 1656 uraufgeführt. Mit der Restauration der Monarchie im Jahre 1660 wurde das mit dem Hof verbundene Musizieren wiederbelebt. Ebenso die anglikanische Kirchenmusik. Auch die Londoner Theater öffneten wieder ihre Pforten. Aber es gab einige bedeutende Veränderungen. Bei seiner Rückkehr aus dem französischen Exil nach London brachte der neue König, Charles II., französische Moden und Einflüsse an den Hof. Dies fand nicht den ungeteilten Beifall der traditionsbewussten Engländer, besonders dann, wenn auch die Kirchenmusik davon beeinflusst wurde. John Evelyn, neben Samuel Pepys, der andere große Tagebuchschreiber jener Zeit, schrieb im Jahre 1662: Anstelle der alten, ernsten und feierlichen Blasmusik, die die Orgel begleitete, spielte ein Orchester mit 24 Violinen in jeder Pause innerhalb des Anthems in der ausgelassenen Art der Franzosen, die sich mehr für eine Schenke oder ein Theater eignet als für eine Kirche. Was Evelyn mit der ausgelassenen Art der Franzosen meinte, zeigt der Anfang des Anthems »They that go down to the sea in ships« auf Verse des 107. Psalms, das Purcell 1685 für die königliche Kapelle komponierte. Es beginnt mit einem Ritornell, das einer französischen Ouvertüre nachgeahmt ist. Einer langsamen Einleitung im Viervierteltakt folgt ein lebhafterer Teil in einem hüpfenden Dreiertakt, der in der Tat an Tanzmusik erinnert. Mitte der 80er Jahre machte sich plötzlich ein anderer Einfluss in England stark bemerkbar, besonders in der Instrumentalmusik. Noch 1680 hatte Purcell Kammermusik für Gamben im altmodischen Concert-Stil komponiert. Nur 3 Jahre später veröffentlichte er eine Sammlung von Trio-Sonaten für 2 Violinen und Generalbass im modernen italienischen Stil. Im Vorwort zu den Trio-Sonaten schreibt er: Der Autor hat sich treulich um eine genaue Nachahmung der berühmtesten italienischen Meister bemüht. In der Hauptsache um den Ernst und die Würde dieser Art von Musik bei unseren Landsleuten in Mode und Ansehen zu bringen, deren Geschmack allmählich des Leichtsinns und der Tändelei unserer Nachbarn überdrüssig werden sollte. Unsere Nachbarn bezieht sich vermutlich auf die Franzosen. Purcells frühe Laufbahn war sehr eng mit dem Hof verbunden und insbesondere mit der königlichen Kapelle. Nach dem Tode König Charles II. Im Jahre 1685 wurde jedoch die königliche Kapelle sehr eingeschränkt. Purcell verlegte sich deshalb auf die Vertonung von Oden für besondere Ereignisse am Hof oder für die Feierlichkeiten anlässlich des St. Cäcilientages und auf Theatermusik. In seinen Oden setzte Purcell geschickt Solostimmen ein, wie den männlichen Alt, den man auch Kontratenor nennt, eine Spezialität der Londoner Tradition. Ein weiteres Merkmal der Oden, das auf die Erfahrungen mit den Anthems in der königlichen Kapelle zurückging, war der Gebrauch von Ensembles, insbesondere von Chören, an denen alle Stimmen beteiligt waren. Hören Sie einen Ausschnitt aus der Cäcilienode Hail Bright Cecilia, die 1692 entstanden ist. Charles. Der Chor war auch ein hervorstechendes Merkmal von Purcells Theatermusik. Seine bedeutenden Beiträge zu Londons öffentlicher Theatermusik in den 5 Jahren vor seinem frühen Tod im Jahre 1695 waren alle bestimmt für Produktionen von gesprochenen Dramen mit musikalischen Einlagen, obgleich der musikalische Anteil beträchtlich war und oft selbstständige Intermezzi einschloss. Darbietungen dieser Art waren zum Beispiel Diocletian, King Arthur, The Fairy Queen und The Indian Queen. Seine einzige ganz gesungene Oper, Dido und Aeneas, wurde nur für eine private Vorstellung produziert. Dass Purcell nur eine einzige Oper in unserem Sinne schrieb, dagegen aber zahlreiche Theatermusiken, muss man auf dem Hintergrund der zeitgenössischen Vorstellungen von Musik auf dem Theater verstehen. Ein gewöhnlicher Sterblicher mag zwar gelegentlich ein Lied singen oder tanzen, er wird aber niemals alles, was er sagt, musikalisch ausdrücken. Dies war nach den damaligen Vorstellungen der überirdischen Sphäre, den Göttern, Nymphen oder auch allegorischen Personen sowie den Schäfern Arkadiens, also des goldenen Zeitalters, vorbehalten. Eine italienische Oper, in der reale Personen wie Caesar und Pompeius singend Politik trieben, war deshalb nach den Begriffen dieses aufgeklärten Publikums einfach geschmacklos. Die Thronbesteigung der Königin Anne im Jahre 1702 änderte zwar nicht sofort Englands politische Ausrichtung, aber in Londons kulturellem Leben bedeutete sie einen Wendepunkt. Anne stellte die musikalische Tradition der königlichen Kapelle wieder her. Die vielversprechende Entwicklung der englischen Theatermusik in London wurde allerdings zu Beginn des 18. Jahrhunderts gestört durch 2 Kräfte, die sich teilweise kreuzten. Eine wachsende Begeisterung für die italienische Oper und die Rivalität zwischen 2 Theaterunternehmern, Christopher Rich und John Vanbrugh. Die kulturellen und politischen Verbindungen zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent waren gestärkt worden durch die gemeinsamen Interessen im Spanischen Erbfolgekrieg. Die Bildungsreise, die die Ausbildung eines englischen Gentleman oder Adeligen vervollständigte, führte gewöhnlich auch nach Italien. Und Diplomaten mit Geschäftsinteressen in Hamburg oder an deutschen Höfen und am Kaiserhof fanden dort Begeisterung für italienische Opern vor. Sogar an Höfen wie Hannover, wo wegen Kriegssparmaßnahmen die Opernvorstellungen eingestellt worden waren. In London machte sich Vanbrugh daran, am Haymarket ein Theater für Aufführungen von italienischen Opern zu bauen. Das Haus wurde im April 1705 mit einer italienischen Oper des Deutschen Johann Jakob Greber eingeweiht, die es allerdings nur auf 2 Aufführungen brachte. Christopher Rich indessen war ihm 4 Monate früher in seinem Drury Lane Theater zuvorgekommen, mit einer englischsprachigen Oper im italienischen Stil. Arsinoe, Queen of Cyprus, wurde in der Anzeige bezeichnet als eine Oper nach italienischer Art, ganz gesungen. Der Text war anscheinend die Übersetzung eines italienischen Librettos. Die Musik schrieb und arrangierte in der Hauptsache Thomas Clayton, ein Engländer, der einige Jahre in Italien verbracht hatte. Damit war ein bedeutender künstlerischer Machtkampf ausgebrochen. Und es folgten 5 Jahre voller Turbulenz und Instabilität in den Londoner Theatern. Jede Kombination von Unterhaltung wurde versucht. Italienische Oper, ganz gesprochene englische Dramen, Opern ganz in englischer Sprache mit Liedeinlagen und Instrumentalstücken am Anfang oder Ende der Akte, Schauspiele mit beträchtlichen Anteilen von Maskenspielen, wovon ein großer Teil Musik war. Schauspieltruppen gruppierten sich immer wieder neu unter verschiedener Leitung und wechselten zwischen verschiedenen Theatern. Anfang November 1710 beendete schließlich der Lord Chamberlain, zu dessen Aufgaben die Zensur der Theater gehörte, dieses Durcheinander. Er ordnete an, dass das Sprechtheater an das Drury Lane Theater gehen sollte und die italienische Oper an das Haymarket Theater. Zu diesem Zeitpunkt kam Händel in London an. Sein Wunsch, italienische Opern zu komponieren, traf sich glücklich mit dem Wunsch der Anhänger der italienischen Oper in London nach einem guten Komponisten. Gut bedeutete in diesem Zusammenhang einen Komponisten, der sich verpflichten würde, ganz gesungene Dramen in italienischer Sprache zu produzieren, die eine zusammenhängende Handlung haben, gut geschrieben und originell sein sollten und die zur Verfügung stehenden italienischen und englischen Sänger am vorteilhaftesten herausstellen würden. Händels erste Londoner Oper, Rinaldo, war trotz des kindischen Librettos sehr erfolgreich. Was waren die Ursachen für diesen Erfolg? Ein Grund war die Wiederverwendung der eingängigsten Melodien aus seinem früheren Schaffen, wie zum Beispiel die folgende Arie. Für seine allererste Oper Almira hatte Händel 1705 diese Melodie als instrumentales Harabande komponiert und danach schon einmal als Arie in einem italienischen Oratorium verwendet. Unter den Mitwirkenden befanden sich viele gute Sänger, darunter der Kastrat Nicolini. Die Kastraten machten einen Teil der Faszination der italienischen Oper aus. Die Bedeutung des Hauptdarstellers war im Rinaldo allerdings noch nicht so groß wie in Händels späteren Opern. Im Rinaldo sind die musikalischen Glanzstellen unter den führenden Sängerinnen und Sängern aufgeteilt. Eine der stärksten Szenen ist der Zauberin Armida zugeteilt. In einem dramatischen, orchesterbegleitenden Rezitativ und anschließender Arie bringt sie ihre Enttäuschung und ihren Ärger über die Erfolglosigkeit, Rinaldo als Liebhaber zu gewinnen, zum Ausdruck. Hören Sie das Rezitativ Dunque il lacci d'un volto und den Anfang der Arie. Zu furia Weil Rinaldo so erfolgreich war, rief die Oper ein gewisses Maß an Kritik und sogar Widerspruch hervor. Und weil die früheren Versuche mit italienischer Oper in London nur halbherzig waren, mit mittelmäßigem Gesang und Schauspiel, wurden sie nicht allzu ernst genommen. Als jedoch zusammenhängende Dramen entstanden und ein hoher Standard erreicht worden war, sahen die Anhänger der mehr traditionellen Form des englischen Theaters den Erfolg der italienischen Oper als Bedrohung an. Sachverständige Kritik wurde von Literaturkennern geübt, insbesondere von Addison und Steele in der Londoner Zeitschrift The Spectator. Die Einführung von Vögeln auf der Bühne wurde lächerlich gemacht, aber sogar Addison musste zugeben, dass der Kastrat Nicolini eine große Ausstrahlungskraft hatte und dass er sich als bedeutender Fortschritt erwies, gemessen an den italienischen Darstellern, die man bisher in London gesehen und gehört hatte. Aber der wesentliche Kritikpunkt war das Ausländische der Oper als einer Dramenform. Die meisten der Starsänger waren Ausländer und vor allen Dingen die Oper wurde in einer fremden Sprache aufgeführt. Wenn eine italienische Oper, die zur Hälfte Englisch gesungen wurde, nur lächerlich war, so war eine erfolgreiche Oper, die ganz auf Italienisch gesungen wurde, kulturell gefährlich. Versuche, diese Form lächerlich zu machen, nahmen deshalb zu. Im Spectator war am 21. März 1711 zu lesen: Der König oder Held eines Schauspiels sprach im Allgemeinen Italienisch und seine Sklaven antworteten ihm auf Englisch. Es geschah häufig, dass der Liebhaber seiner Prinzessin den Hof machte und ihr Herz gewann in einer Sprache, die sie nicht verstand. 3 Jahre lang war dies etwa der Zustand der englischen Bühne. Auf die Dauer wurde das Publikum es leid, nur die Hälfte der Oper zu verstehen. Und um sich endgültig die Mühe des Denkens zu ersparen, hat man es jetzt so eingerichtet, dass die ganze Oper in einer unbekannten Sprache aufgeführt wird. Diese Art von Kritik gab den Ton an für die nächsten Jahrzehnte. Wann immer unzufriedene Engländer an dem Erfolg der italienischen Oper etwas auszusetzen hatten, bildeten 3 Dinge die Zielscheibe für die Kritik. Die fremde Sprache, die ausländischen Sänger, ganz besonders die Kastraten, und die verschwenderische Bühnenausstattung. Mitunter entsprach diese Kritik der politischen Einstellung, die im Allgemeinen als Tory bezeichnet wurde. Misstrauen gegenüber den aristokratischen Vergnügungen Londons auf der Seite derer, die sich auf ihren Landsitzen mehr zu Hause fühlten, und Argwohn gegenüber den ausländischen Einflüssen, ganz gleich, ob sie aus Italien oder aus Deutschland kamen. Die Whigs dagegen, das heißt das Großbürgertum, und der unternehmungslustigere Teil des protestantischen Adels waren im Allgemeinen aufgeschlossener allem Neuen gegenüber. Dennoch hatte Händel auch unter den Tories begeisterte Anhänger. Das zahlende Publikum dagegen, von dem die Oper abhing, wollte einfach gute italienische Oper in London. Und die Kontroversen, die ihm wichtig schienen, drehten sich mehr um die Darsteller als um das Medium selbst. Im Allgemeinen blieben sie den Kritikern der Opernform eine Antwort schuldig. Sie gingen einfach in die Oper. Was die ausländische Sprache des Dramas anbetraf, so bereitete ihnen das kaum Schwierigkeiten, denn sie konnten Textbücher im Theater kaufen, in denen der komplette Text der Oper mit englischer Übersetzung abgedruckt war. Es ist anzunehmen, dass die Theaterlogen so gut beleuchtet waren, dass man, wenn man wollte, den Text ganz mitlesen konnte. Überhaupt war es in dieser Zeit üblich, nacheinander mehrere Vorstellungen derselben Oper zu besuchen, sodass ohne Zweifel ihr Verständnis mit jeder Wiederholung zunahm. Obgleich Händel als Ausländer nach London kam, ein Deutscher, der eine italienische Kunstform förderte, so machte er dennoch schon bald einen Versuch, sich mit der englischen Musik zu befassen. Er spielte Orgel in der St. Paul's Kathedrale und schloss sich den Mitgliedern des Kathedralchores an, wenn sie sich in einer nahegelegenen Schenke trafen. Bald stellte er sich auch am englischen Hofe vor, ohne Zweifel mit Empfehlungsbriefen aus Hannover. Er komponierte 1714 sogar eine Ode zum Geburtstag von Königin Anne, die mit einem Satz begann, der auf die Purcellsche Kombination eines Kontratenors mit konzertierenden Trompeten zurückgriff. Danach wurde er aufgefordert, die Musik zu schreiben für den königlichen Dankgottesdienst in der St. Paulskathedrale anlässlich des Friedens von Utrecht im Jahre 1713. Sein Tedeum und Jubilate für diesen Gottesdienst stand deutlich in der Tradition der berühmten Vertonung von Purcell aus dem Jahre 1694. Diese Vertonung galt im frühen 18. Jahrhundert als klassisch und wurde häufig aufgeführt. Nach einer kurzen instrumentalen Sinfonia greifen die Singstimmen die Motivik der Einleitung auf in schlichtem vierstimmigen Satz. Das mit Trompeten und Streichern besetzte Orchester spielt, wenn es zum Chor hinzutritt, weitgehend dasselbe wie die Singstimmen. Hören Sie im Vergleich Händels Vertonung desselben Textes aus dem Utrechter Tedeum. Sie ist im Stil grandioser, mit größerem Orchester und prächtigeren Chören. Auf die langsame Einleitung folgt ein fugierter Allegro-Teil im Orchester. Die eigenständige, polyphone Führung der Orchesterstimmen wird auch bei Eintritt des homophon gesetzten Chores nicht aufgegeben. Erstaunlicherweise scheint sich damals in London niemand darüber beklagt zu haben, dass ein Ausländer verantwortlich war für die Musik für ein solch englisches Ereignis. Und die Zeitungen urteilten durchweg günstig über Händels Musik. Bald danach aber scheinen politische Gesichtspunkte für die Stellung Händels in London den Ausschlag gegeben zu haben. Königin Anne starb 1714. Zu ihrem Nachfolger wurde der Kurfürst von Hannover bestimmt, der ehemalige Dienstherr Händels. Georg I. war in England nie besonders populär und darunter hatte auch Händel zu leiden. Bei den nächsten feierlichen Dankgottesdiensten sorgte William Croft für die Musik und die Zeitungen brachten seine Kompositionen in Zusammenhang mit Purcells Musik und die, so sagten sie, übertrifft die Musik aller Ausländer. Solange das Interesse an der italienischen Oper unter den adeligen Gönnern in London bestehen blieb, war Händels Karriere gesichert. Als jedoch Uneinigkeit unter den Gönnern entstand, wie es im Jahre 1717 der Fall war, nach einem Streit zwischen König Georg I. und seinem Sohn, musste das Opernhaus schließen. Händel fand vorübergehend ein anderes Betätigungsfeld bei James Bridges, dem späteren Herzog von Chandos. In diesem relativ privaten Anstellungsverhältnis komponierte er nicht nur eine Reihe englischer Anthems, sondern auch sein erstes ganz gesungenes Drama in englischer Sprache, Acis und Galatea. Ein Ausschnitt soll zeigen, wie mühelos es Händel gelang, Rezitativ und Arie, die Formen der italienischen Oper, der englischen Sprache anzupassen. Hören Sie den Schluss des Terzetts zwischen dem einäugigen Riesen Polyphem, dem Hirten Acis, und der Nymphe Galatea mit anschließendem Accompagnato-Rezitativ des Acis. Der rasend eifersüchtige Polyphem trifft auf das Liebespaar. Mit einem Felsblock zerschmettert er Acis, der im Sterben die Götter um Hilfe anruft. Der Streit unter den Opernfreunden, der zur Schließung des Opernhauses geführt hatte, war von relativ kurzer Dauer. Und Händel erhielt seine größte Chance durch die Gründung der Königlichen Musikakademie. Laut Gründungsurkunde war die Akademie von 1719 an für die nächsten 21 Jahre verantwortlich für die Aufführung von italienischen Opern. Händel hätte nirgendwo bessere Zukunftsaussichten erwarten können. Was hatte sich in der Zwischenzeit mit den englischen Alternativen zur italienischen Oper getan? Merkwürdigerweise wurden die einzigen ernsthaften Versuche, ganz gesungene englische Opern während Händels ersten Jahrzehnt in London aufzuführen, von eingewanderten deutschen Komponisten unternommen, Johann Ernst Galliard und Johann Christoph Pepusch. Aber dies waren nur sporadische Versuche. Und das Londoner Drama in englischer Sprache wurde eigentlich immer noch von gesprochenen Stücken mit Gesangs- und Instrumentaleinlagen oder gelegentlich einem Intermezzo beherrscht. Keines der englischen Theaterunternehmen versuchte, Karriere auf dem Gebiet der italienischen Oper zu machen. Für Händel waren die Jahre nach 1720 deshalb eine Zeit relativer Sicherheit und Stabilität. Er übte weitgehend die künstlerische Kontrolle über die Haymarket-Oper aus und komponierte jedes Jahr eine oder zwei neue Opern als seinen Beitrag zum Repertoire. Händel fühlte sich nun so sehr an eine Karriere in London gebunden, dass er im Jahre 1727 die britische Staatsangehörigkeit annahm. Die Unterzeichnung seiner Naturalisationsurkunde war eine der letzten Handlungen König Georgs I. Nach dessen Tod erhielt Händel wieder eine Gelegenheit, Musik für eine große englische Staatsfeierlichkeit zu komponieren, die Krönung von König Georg II. Und Königin Caroline. Wie schon das Utrechter Te Deum, so bewunderte man seine vier Krönungs-Anthems sehr. Sie wurden in der Westminster Abbey mit mehr als 100 Mitwirkenden aufgeführt. Das erste Krönungs-Anthem, Zadok the Priest, beginnt mit einer langsamen Instrumentaleinleitung, deren mächtige Steigerung sich im Einsatz des Chores entlädt. Unglücklicherweise geriet die Königliche Musikakademie innerhalb von 2 Jahren nach Händels Triumph bei der Krönung in ernsthafte Schwierigkeiten. Die finanziellen Probleme wuchsen mit jeder neuen Produktion und jeder Einstellung eines neuen Solisten. Es gab auch Probleme in der künstlerischen Leitung. Ungebührliche Rivalität entwickelte sich zwischen den Anhängern der Cuzzoni und der Faustina, den beiden Hauptdarstellerinnen, während Senesino, der führende Kastrat, sich selbstherrlich Händels Anweisungen widersetzte. Obwohl Händel im Prinzip mit der künstlerischen Leitung der Opernspielzeiten betraut war, war er nicht der einzige Komponist für italienische Oper, der zur Verfügung stand. Und die Spielzeiten an der Königlichen Musikakademie waren nicht ausschließlich seinen Werken gewidmet. Das Wichtigste war jedoch, eine neue Generation von vornehmen Opernfreunden wuchs heran, die mit den Gewohnheiten der älteren Generation nichts mehr anzufangen wusste. Als Folge sahen die 1730er Jahre die Schöpfung einer kurzlebigen, konkurrierenden italienischen Operngesellschaft, der Opera of the Nobility. Als die Opera of the Nobility das Nutzungsrecht für das Haymarket-Theater bekam, zog Händel in ein neues Theater im Covent Garden um, das von John Rich, dem Sohn von Christopher, geleitet wurde. Senesino und einige andere Hauptdarsteller aus Händels Truppe gingen zur Konkurrenzgesellschaft. Aber Händel sicherte sich die Dienste eines anderen, erstklassigen Kastraten. Carastini war zwar nicht so berühmt wie Senesino, aber der Musik nach zu urteilen, die Händel für ihn schrieb, war er ein hervorragender Sänger mit großem Stimmumfang und einem Talent für schnelle und brillante Passagen, vergleichbar mit Violinsoli in Orchesterkonzerten. Während der Saison 1734-35 boten Händels Opernaufführungen eine zusätzliche Attraktion, eine Tanztruppe aus Paris, geleitet von Mademoiselle Saillé. Für sie fügte Händel in seine frühe Oper Il Pastor Fido Ballettmusik ein, die Terpsichore Dances. Sie hören daraus die Gigue. Verschiedene andere Umstände, die als zufällig anzusehen sind, hatten Händel schon dazu geführt, seine Theaterprogramme auf eine andere Art abwechslungsreicher zu gestalten, sogar bevor er sich der Rivalität mit der Opera of the Nobility ausgesetzt sah. 1717-18, als er noch für den Herzog von Chandos arbeitete, hatte Händel ein englisches Oratorium komponiert, Esther. Anfang des Jahres 1732 beschloss Bernard Gates, der Leiter des Knabenchors der Königlichen Kapelle, eine halbprivate Aufführung von Esther in dem Wirtshaus Crown and Anchor zu inszenieren, mit einigen seiner Chorknaben in den Hauptrollen. Die Aufführung war so erfolgreich, dass nach Wiederholungen verlangt wurde. Charles Burney berichtet. Herr Händel selbst war bei einer dieser Vorstellungen anwesend, und nachdem er dies der königlichen Prinzessin gegenüber, seiner durchlauchten Schülerin, erwähnt hatte, geruhte ihre königliche Hoheit den Wunsch zu äußern, es im Opernhaus am Haymarket mit denselben jungen Darstellern szenisch aufgeführt zu sehen. Aber Dr. Gibson, damals Bischof von London, gab keine Erlaubnis für eine Bühnenaufführung, selbst dann nicht, wenn die Kinder die Noten in den Händen halten würden. Im folgenden Jahr jedoch ließ es Herr Händel in diesem Theater aufführen, aber als Stillleben, das heißt, ohne dass sich die Darsteller bewegten, auf dieselbe Art wie Oratorien seitdem ständig aufgeführt werden. Burney hat dies 50 Jahre später geschrieben und sein Bericht mag nicht in allen Einzelheiten richtig sein, aber was immer die genauen Umstände waren, Tatsache ist, dass Händel im Mai 1732 zum ersten Mal ein englisches Stück in seine Theatervorführungen aufnahm, als Ergänzung zu seinem normalen Opernspielplan. Die Anzeige zu Händels Erstaufführung von Esther im Haymarket Theater enthielt folgenden Hinweis. Nota bene. Es findet kein Spiel auf der Bühne statt. Die Musik wird in der Art des Krönungsgottesdienstes dargeboten. Für diese Aufführungen machte Händel seine alten Werke aus der Zeit beim Herzog von Chandos mit neuen Chören wirkungsvoller. Einige dieser Chöre stammten aus den Krönungsanthems. Er fügte aber auch neue Musik in italienischer Sprache für seine Opernsolisten hinzu. So wurde dies zu einer reichhaltigen, aber ziemlich unverdaulichen Mischung der zugkräftigsten Elemente aus der italienischen und englischen Theatertradition. Das Experiment erwies sich als sehr erfolgreich und Händel verfuhr mit Acis und Galatea in der gleichen Weise. Gegen Ende des Jahres 1732 erhielt Händel einen Brief von Aaron Hill, dem Librettisten und Theaterdirektor, mit dem er 20 Jahre zuvor bei Rinaldo zusammengearbeitet hatte. Hill sah Schwierigkeiten für die italienische Operntruppe kommen. Wahrscheinlich wegen des Erfolges der Aufführungen von Esther und Acis und Galatea versuchte er Händel dafür zu gewinnen, eine englische Oper zu schreiben. Ich meine damit, dass Sie entschlossen genug sein sollten, uns von unserem italienischen Joch zu befreien und zu zeigen, dass die englische Sprache sanft genug für eine Oper ist, wenn sie von Dichtern gehandhabt wird, die die Anmut unserer Sprache von ihrer Kraft dort zu trennen wissen, wo die letztere weniger notwendig ist. Ich bin der Überzeugung, dass sich in diesem Königreich Männer- und Frauenstimmen finden lassen, die zu allem Erforderlichen imstande sind. Und eine Gattung dramatischer Oper mag wohl erfunden werden, da bin ich sicher, die durch die Versöhnung von Vernunft und Würde mit Musik und sinniger Maschinerie gleichzeitig das Ohr bezaubern und sich des Herzens bemächtigen könnte. Aber Hills Worte blieben ohne Wirkung. Händel war nicht an englischer Oper interessiert. Wir mögen vielleicht überrascht sein, dass Händel nicht sofort die Idee von englischsprachigen, oratorienartigen Aufführungen aufgriff, als seine italienische Oper in den Jahren nach 1730 in Schwierigkeiten geriet. Aber zu dieser Zeit scheint Händel immer noch seine Hauptaufgabe in italienischen Opernprogrammen gesehen zu haben und seinen italienischen Sängern verpflichtet geblieben zu sein. Trotzdem war er damit einverstanden, gelegentlich englische Stücke mit einzubeziehen, um seine Theaterspielzeiten abwechslungsreicher zu gestalten. Im Jahre 1735, nach seinem erzwungenen Umzug nach Covent Garden, waren die Oratorien Esther und Atalia die Glanzstücke in seinem Programm. Und dazu kam noch eine Neuerung: Orgelkonzerte, die während der Vorstellungspausen gespielt wurden. Andere wiederum schlugen ihm englischsprachige Texte zur Vertonung in Oratorienmanier vor. Charles Jennens, ein Geistlicher, der später den Text zum Messias zusammenstellte, schickte ihm im Jahre 1735 ein Libretto für ein Oratorium. Aber eine sofortige musikalische Antwort blieb aus. Auf Anraten eines anderen literarischen Mitarbeiters komponierte Händel 1736 John Drydens Cäcilienode Das Alexanderfest, die noch aus dem vorangegangenen Jahrhundert stammte. Sie wurde ein großer Erfolg. Im Übrigen blieb Händel aber der italienischen Oper verpflichtet, auch wenn er gelegentlich englischsprachige Oratorien und Oden schrieb, um seine Spielzeiten aufzulockern. Dass Händel der italienischen Oper trotz der finanziellen Schwierigkeiten so lange treu blieb, mag verschiedene Gründe gehabt haben. Vielleicht fühlte er sich immer noch gebunden an die Satzung der Königlichen Musikakademie, die bis zum Jahr 1741 galt. Vielleicht war es verständliche Anhänglichkeit an ein Genre, das ihm eine so lange Kette von Erfolgen bereitet hatte. Und vielleicht zweifelte er auch am Erfolg von Spielzeiten, die ausschließlich aus Oratorien bestanden. Die entscheidende Wende in seiner Karriere brachte sein Besuch in Dublin 1741-42, wo er mit Werken des Oratorientyps wahre Triumphe feierte. Nach London zurückgekehrt, widmete er seine Theaterspielzeiten ausschließlich englischen Werken, die konzertant, das heißt, als Oratorien aufgeführt wurden. Über den Erfolg der ersten Saison wissen wir wenig. Der Messias war 1743 umstritten, weil Teile der Londoner Gesellschaft das Thema für eine Theatervorstellung für unangebracht hielten und entsprechende Beschwerdebriefe an die Zeitungen schrieben. Auch die allgemeine Erschütterung des gesellschaftlichen Vertrauens, die 1745 auf 46 mit dem Aufstand der Jakobiten einherging, bereitete Händel große Schwierigkeiten. Aber schließlich mag sie den Ausschlag gegeben haben, dass Händel endgültig vom Londoner Publikum akzeptiert wurde. Händels Siegesoratorien Judas Maccabäus und Josua, kurz vor der Mitte des Jahrhunderts, brachten die Erleichterung über die endgültige Niederlage der Aufständischen zum Ausdruck. Sogar die ungeliebte königliche Familie aus dem Hause Hannover brachte es damals zum ersten Mal zu so etwas wie Popularität. Die neue Karriere, die Händel sich selbst geschaffen hatte, war als solche bemerkenswert. Früher waren Oratorienaufführungen in London ziemlich vereinzelte Ereignisse, die ab und zu in einen Theaterspielplan eingebaut waren oder in halbprivaten Veranstaltungen von Musik- und Konzertvereinen stattfanden. Bisher hatte jedoch niemand versucht, eine jährliche kommerzielle Theatersaison mit einem Repertoire von Werken des Oratorientyps zu unterhalten. Händels Aufführungen wurden so etwas wie eine Institution, die eine solche Dynamik entwickelte, dass das Konzertpublikum noch weitere 10 Jahre nach dem Tod des Komponisten die regelmäßigen Spielzeiten finanziell trug. Was zeichnet diese Werke, die so zu seinem Erfolg beigetragen haben, aus? Zuerst natürlich, dass sie in englischer Sprache gesungen wurden. Händels englische Wortvertonung ist immer wieder kritisiert worden, aber im Großen und Ganzen hatte er eine Aufgabe erfolgreich gelöst, die sich bei früheren Komponisten als ziemlich schwierig erwiesen hatte, nämlich die Anpassung formaler Opernkonventionen wie Rezitativ und Arie an die englische Sprache. Hierbei kam die Art der Präsentation zu Hilfe. Die einigermaßen unnatürliche konzertante Aufführung, im Gegensatz zum inszenierten Drama, das viel naturalistischere Erwartungen weckt. Ein wichtiger Faktor war ebenfalls, dass Händels Operntruppe zum Teil aus englischen Sängern bestand, einschließlich einiger bedeutender Solisten, wie zum Beispiel dem Tenor John Beard. Händel hatte dazu das Glück, Literaten wie Charles Jennens und Thomas Morell, die von Musik und Dramaturgie etwas verstanden, als Librettisten zu gewinnen. Ein Beispiel, das diese Elemente am besten vereinigt, ist ein Ausschnitt aus Belsazar, aus der Szene, in der die prophetische Schrift des Menetekel an der Wand erscheint. Der König, eine Rolle, die für John Beard geschrieben worden war, sieht die schreibende Hand, die Höflinge aber nicht. Jennens Behandlung der Geschichte gibt dem Chor eine dramatische Rolle im Wechsel mit dem Rezitativ des Königs. Thank you. Händels Publikum kannte die Geschichten vieler Oratorien sehr gut. Sicher waren Themen wie Belsazar, Samson und Josef geläufiger als so komplizierte Opernhandlungen wie Radamisto oder Ezio. Und schließlich war es der Gebrauch des Chores selbst mit seinen Verbindungen zu englischen Traditionen in Kirchenmusik und weltlichen Oden. Händels Chormitglieder waren zum größten Teil englische Stimmen, von denen viele, die Knabensoprane eingeschlossen, zur gleichen Zeit in den Oratorien und in den führenden Kirchenchören beschäftigt waren. Und schon früh hatte man erkannt, dass Händels Chormusik besonders gewaltig und wirkungsvoll war. In einer kritischen Würdigung seiner Musik, die als Anhang einer Biografie bereits ein Jahr nach seinem Tode erschien, schrieb der Autor John Mainwaring: In seinen Chören ist er ohnegleichen. Diese mühelose, natürliche Melodie, der schöne, schwebende Zug, der die Chöre durchdringt, ist eine Eigentümlichkeit fast so wunderbar wie jene vollkommene Fülle und Mannigfaltigkeit, die keine Stimme enthält, die nicht zählte, und keine Note, die man entbehren könnte. Dass Händel direkt nach seinem Tode einer 200 Seiten starken Biografie für würdig erachtet wurde, spiegelt die ehrenvolle Stellung wider, die er in London während seiner letzten Jahre genoss. Auch die Pracht seiner Beisetzung und nicht zuletzt seines Grabmals in der Westminster Abbey zeugt davon. Schon damals wurde er als ein Klassiker angesehen, eine bedeutende Gestalt im Pantheon der großen englischen Komponisten. Und dieser Ruhm nahm noch einmal gewaltig zu durch die riesigen Händel-Gedenkfeiern, die 1784 begannen und bis ins 19. Jahrhundert fortgesetzt wurden. Der Erfolg seiner Oratorien brachte Händel sowohl künstlerische Anerkennung als auch finanzielle Sicherheit. In seinen späten Lebensjahren war er zu Wohlstand gekommen und hinterließ beachtliche Besitztümer. Aber in diesen Jahren hatte er auch viel Arbeit darauf verwandt, größere Summen für Londons Wohlfahrtsorganisationen aufzubringen, insbesondere für die Stiftung zur Unterstützung invalider Musiker und für das Findelheim. Als er starb, nach einer Karriere in London, die sich über ein halbes Jahrhundert erstreckte, blieb er aus englischer Sicht nicht als der Deutsche in Erinnerung, der nach London kam, um italienische Opern zu schreiben, sondern als der große und gute Mr. Handel, der englische Komponist englischer Oratorien. Sie hörten die 12. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Händel in London, von Dr. Donald Burroughs. Das Thema der 13. Kollegstunde, Instrumentalmusik als Klangrede, von Professor Dr. Wolfgang Ruf.